Hinter dem großen Spiegelfenster. Aus Morgenrot, Klabund, die Tage dämmern. Von Klabund. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Hinter dem großen Spiegelfenster. Hinter dem großen Spiegelfenster des Cafés sitze ich und sehe heiß auf das Straßenpflaster. Suche im Treiben der Farben und Körper Heilung meines sentimentalen Wehs. Sehe viele Frauen, Fremde, bunte Offiziere, Gauner, Japaner, sogar einen Negermaster. Alle blicken sie zu mir und haben Sehnsucht nach der Musik im Innern, wollen träumerisch und sanfter Töne sich erinnern. Aber ich, an meinen Stuhl gebannt und gebrannt, starre Staune nach draußen unverwandt, dass jemand komme, freiwillig, nicht gedrängt. Ein blondes Mädchen, eine braune Dirne, in rosa, gelber, violetter Taille. Oder meinetwegen eine dicke Rentierkanaille mit schmalzigem, verfettetem Hirne, nur dass er mir für 5 Minuten seine Gegenwart schenkt. Ich bin so einsam. Einsamer noch macht mich die süße Operette. O, leg ich irgendwo in dunkler Nacht ein Kind in einem Kinderbette, von einer Mutter zart zur Ruh gebracht. Ende von Hinter dem großen Spiegelfenster.